WDR 3 Hörspiel. Herzlich willkommen am Krimi-Freitag, heute zu einem neuen Fall für den zeitlosen russischen Privatschnüffler Jewgeni Marlow. Dieses Mal folgen wir ihm ins Jahr 1988, in die Sowjetunion zur Zeit Gorbatschows. Die Wirtschaftslage ist schlecht und auch in der UdSSR wird ein Überschuss an Arbeitskräften prognostiziert. Schlechte Aussichten auf Beschäftigung also für den notorisch klammen Detektiv. Und wo wartet man am besten auf einen neuen Job? Natürlich in der Wirtschaft. Was ich an meiner Pivnaya, meiner lokalen Stammkneipe, ganz besonders schätze, ist, dass man sich keine Beleidigungen eines schlecht gelaunten Kellners anhören muss. Wenn man will, und ich ziehe das vor, kann man selber einfach den Hebel bedienen und für kümmerliche 20 Kopeken einen Halbliter Krug mit etwas füllen, das ungefähr an Bier erinnert. Und wenn man obendrein noch hungrig ist, gibt es ein nettes kleines Buffet mit ranzigen Würstchen, wurmstichigen Birnen und Garnelen, die noch immer in ihren Schalen zappeln. Und das alles zum Preis einer gebrauchten Zahnbürste. Ein Paradies für einen arbeitslosen, verarmten Detektiv wie mich, Jewgeni Marlow, falls Sie das interessiert. Hier verbringe ich zurzeit meine Nachmittage von 9 Uhr morgens bis irgendwann in den frühen Morgenstunden. Marlow in Jerusalem von David Zane Meyrowitz. Musik Bernd Keul. Regie Jörg Schlüter. Ich suche einen Mann namens Marlow. Kennt ihn jemand? Was wollen Sie von diesem Marlow? Ich habe Arbeit für ihn. Wenn Sie mir sagen können, wo ich ihn finden kann. Normalerweise liegt er genau hier, ausgestreckt im Sägemehl unter Ihren hübschen, hochhackigen Schuhen. Aber es mag heute Ihre Glücksnacht sein, Satin-Püppchen. Wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, Sie sind Marlow. Sie wissen es nicht besser. Ich vergeude also meine Zeit hier? Nein, Sie vergeuden meine. Schauen Sie her. In Anbetracht des Zwischenraums von Daumen und Zeigefinger würde ich sagen, ungefähr 3.000 Rubel. 5.000. Bingo. Wie heißt der? Wer? Der Typ, den Marlow ausradieren soll. Es ist ein Mädchen. Ah, Marlow tötet keine X-Chromosomen. Es sei denn, Sie schießen zuerst. Ich will nicht, dass Sie sie töten. Sie sollen sie finden. Es ist ein Haufen Kohle, nur um nach einem Mädchen zu schnüffeln. Sie hat einen großen Koffer gepackt. Sie werden reisen müssen. Komm schon, Satin-Püppchen. Ein vermisstes Mädchen hat einen Jungen am anderen Ende der Strippe. Ich wette, dass die Kleine irgendwo im Moskauer Sumpf einen heimlichen Liebhaber hat. Das stimmt. Maria Antonovna Krupnik. Das bin ich. Nun, ich bin der Letzte, der über gesellschaftlich Inakzeptables die Nase rümpfen würde. Schließlich definiert mich das, Säufer, unflätig, erst Stiefel in die Fresse, dann Fragen stellen. Aber ich habe eine gewisse Schwäche für das edle Abkommen, das die Natur vor ein paar Jahrtausenden zwischen Jungen und Mädchen ausgehandelt hat und das den Weg in den Biologieunterricht meiner Reformschule gefunden hat. 5.000 Rubel waren immerhin 5.000 Rubel. Oder konnte ich nicht mehr rechnen? Jesus, Maria und aller Heiligen. Du solltest dir nach diesem Gefühlsausbruch den Mund mit Lenins Seifenlauge ausspülen. Olga Demientova. Welcher sadistische Wind hat dich hier reingeblasen? Mich? Oh, Ich musste nur dringend ein Notfallpessoa finden und habe mich erinnert, dass es eins im 27. Stock des Innenministeriums gibt. Damals warst du hier nicht willkommen und heute auch nicht, in diesen schlechten neuen Zeiten. Falsch, Olga Dementova. Ich kann mich an süße ministerielle Konferenzen erinnern, nach Dienstschluss, dort drüben auf deinem Ledersofa. Die bereue ich zutiefst. Was willst du, Marlow? Ich kann gefeuert werden, weil ich dich hier inoffiziell in meinem Büro empfange. Sicherheitsinformationen. Da ist ein Mädchen. Bist du dafür nicht ein bisschen zu alt? Das vermisst wird. Jana Petrovna Golovacha. Das ist Sache der Polizei. Ja, sollte es sein. Nur, dass es da keine aktuellen Fälle von Mord oder Entführung von Mädchen ihrer Beschreibung gibt. Sie ist vielleicht in eine andere Stadt gezogen. Ihre Oma im Kaukasus besuchen. Dafür braucht sie kein Ausreisevisum. Es ist 1988, Marlow. Ausreisevisa sind nicht mehr so schwer zu kriegen. Wohl aber für ein 18-jähriges Mädchen ohne Arbeit, ohne Ausbildung und ohne administrative Verbindungen. Was willst du damit sagen? Dass sie durch dein Büro gekommen sein muss. Das ist kein gewöhnlicher Antrag. Nichts dergleichen ist in den letzten 12 Monaten auf meinem Schreibtisch gelandet. 12 Monate? Ja, das ist die Mindestdauer für ein Ausreisevisum. Ja, ich weiß. Nur, dass Jana Petrovna Golovacha ihres innerhalb von 12 Stunden bekommen hat. Unmöglich. Außer? Bei dringenden Reisen nach Israel zum Beispiel, ein sterbender Verwandter, sogar eine Beschneidung. Wir können die Juden jetzt nicht schnell genug loswerden. Das ist perfekt. Bis auf eine winzige Kleinigkeit. Und zwar? Jana Petrovna ist keine Jüdin. Nastarovia. Oh. Du bist ein Scheißkerl, Marlow. Oh, Schmeichelei bringt's nicht. Also? 12. November, sagst du. Um genau 10.37 Uhr. Die Freundin sah das Datum auf dem Visum und schrieb es auf. Wenn ich dir das sage, wirst du... Dir eine Schachtel belgische Schokolade aus dem Intershop kaufen? Mich ab und zu besuchen kommen? Was kannst du mir sagen, Olga Dementova? Es wurde an jenem Morgen nur ein Ausreisevisum ausgestellt. Reiseziel? In gewissen Fällen braucht man das Reiseziel nicht anzugeben. Welchen Namen hat das Mädchen in ihrem Antrag angegeben? Boris Danilowitsch Karnowski. Boris Danilowitsch Karnowski. Wer zum Teufel sind Sie? Marlow. Was tun Sie in meiner Wohnung? Ich trinke deinen Kentucky-Bourbon aus Kasachstan, Pferdepisse. Hier. Ich hab dir auch ein Glas eingegossen. Nastarovia. Sie wissen, dass ich draußen 2 Leibwächter habe? Tatsächlich 3. Bubnov, Deduschenkov und Babadischvili. Einer ist draußen auf der Straße, einer wartet im Wagen für den Fall, dass du schnell verschwinden musst. Und Babadischvili steht 3 Meter von uns und bewacht die Eingangstür. Was wollen Sie hier, Marlow? Ein Ausreisevisum. Wer hat Ihnen gesagt, dass ich Ausreisevisa ausstelle? Deine Stimme gerade eben. Und ich rate dir, deine schmierigen Finger nicht in dein Jackett zu stecken, Karnowski, weil ich sonst gezwungen sein könnte, ein weiteres Knopfloch hinzuzufügen. Was haben Sie da? 9x19 Millimeter Parabellum Luger. Also sind Sie hier, um mich umzulegen? Hab ich dir doch gesagt, Hundescheiße. Ich will ein Ausreisevisum. Ich vergebe keine... Doch, und jetzt machst du die Eingangstür auf und sagst Babadischwili, er soll reinkommen. Wozu? Eine Kleinigkeit. Ich muss ihn für ein paar Jahre stilllegen. Ich will nicht, dass er hier reinplatzt und meine gute Arbeit verdirbt, wenn er hört, wie ich dich foltere. Malow, hören Sie! 12. November um 10.37 Uhr, ein Ausreisevisum, ich höre. 12. November, das war nicht für mich. Das weiß ich schon. Und es wurde Ihnen im Innenministerium persönlich überreicht, nicht über den üblichen Dienstweg und auf den Namen von jemand anderem, obwohl du den Antrag gestellt hast. Das ist wirklich nicht koscher, nicht wahr, Boris Danilowitsch? Babadischwili! Nein, nicht! Er hat eine Familie. Ein Maul weniger zu füttern. Babadischwili! Malow! Wie viel wollen Sie? Ich bin zu alt, um bestochen zu werden, Hundescheiße. Was wollen Sie denn sonst? Hören, wohin du Jana Petrovna Golovacha geschickt hast mit dem Ausreisevisum, das du für sie besorgt hast. Istanbul. Oh, weißt du was, Genosse Karnowski, alias Hundescheiße? So ein blitzschnelles Geständnis aus dem Maul eines fetten Kriechers, wie du einer bist, kann nur falsch sein, um Zeit zu schinden, die du übrigens nicht mehr hast. Ich kann auch warten, bis Babadischwili die Tür aufmacht, damit er hört, wie ich dir die Finger breche. Denn wenn deine Finger... Jerusalem! Sag das nochmal. Jerusalem! Oh, na siehst du, geh doch. Auf dein Wohl. Na, Starovia. Das war ein Ort, von dem ich wenigstens schon mal vage gehört hatte. Etwas, das ich aus Märchen in Erinnerung hatte, von Baby Jesus, der auf einem Esel ritt, um seine drei Onkel zu besuchen, die dort eine Kneipe hatten, um dann von zwei Engeln ins Paradies hochgeschleppt zu werden, die ihn drei Tage später wieder fallen ließen, und er stürzt aus dem Himmel und landet wieder direkt auf seinem Esel, mehr oder weniger. Irgendwie haben wir in der Sowjetunion aufgehört, solche süßen Geschichten zu erzählen. Ist das Ihr richtiger Name? Jewgeni Malow? Warum denn nicht? Wenn Sie wirklich auf einer Mission hier sind, wie Sie behaupten, könnten Sie undercover sein. Ich verstecke mich vor niemandem. Ich suche nur ein Mädchen. Jana Petrovna Golovacha. Und was lässt Sie glauben, dass die Polizei von Jerusalem Ihnen helfen kann? Es sollte ein Kinderspiel sein, Inspektor Krawitz. Wie viele russische Mädchen können hier in dieser Stadt rumhängen? Ungefähr 50.000. Oh, wirklich? Pech. Nach dem, was Sie mir sagen, ist sie nicht nach Israel gekommen, um in einen Kibbutz zu gehen. Ich vermute, sie ist hergekommen, um schnell Kohle zu machen. Vielleicht gibt es hier einen Markt für niedliche junge russische Püppchen. Was raten Sie mir, Krawitz? Es ist nicht mein Job, einem Privatdetektiv zu helfen. Auch nicht einem aus Moskau. Wie lange gilt Ihre Aufenthaltsgenehmigung? 2 Wochen. Dass ich Sie nur ja danach nicht erwische. Keine Sorge. Ich werde Sie in 2 Tagen finden. Das bezweifle ich. Einen Augenblick, Malow. Ich muss Sie durchsuchen. Ich kann Sie in Jerusalem nicht mit einer privaten Waffe rumlaufen lassen. Ein Schnüffler ohne Waffe? Wo haben Sie sie versteckt? Oh, meine 9x19 Millimeter Parabellum Luger, meint sie. Sie erwartet mich in der Damentoilette am Ende des Flurs. Ich habe sie hinter der Wasserspülung versteckt. Sehr witzig. Sehr, sehr witzig. Jetzt machen Sie, dass Sie verschwinden. Ich kann Privatdetektive nicht leiden. Und Russen mag ich auch nicht. Oh, dann sind wir schon zwei, Inspektor Krawitz. Malow, noch eins. Ost-Jerusalem. Zutritt gesperrt. Sie gehen nicht jenseits der Checkpoints spazieren. Das ist 1000% verboten. Haben Sie mich verstanden? Kristallklar. Nachdem ich meine Luger von hinter der Wasserspülung in der Damentoilette des Westjerusalemer Polizeigebäudes geholt hatte, eilte ich schleunigst zu den Checkpoints, bevor Krawitz sie warnen konnte. Eine Soldatin, nicht schlecht, schaute sich meine Papiere an und fragte mich, warum ich in den Osten wolle, wo es nur Armut und Schmutz gab und Araber. Doch am Ende war es ihr egal, wohin ich ging und was ich tat, solange ich, das stellte sie klar, ein Ausländer war. Kellner, was ist das? Das habe ich nicht bestellt. Shisha. Shisha. Ach, sagen Sie, kann man hier in Ostjerusalem auch ein nettes Mädchen finden, oder? Wie soll ich das wissen? Ich hatte schon meine ersten 24 Stunden in dieser Stadt vergeudet und jetzt brannte der Shisha-Rauch Schlaglöcher in meine Lunge. Was für ein Ort kann das sein, wo man nicht mal einen Schluck Fusel kriegt? So inhaliert man das nicht, Bruder Ratte. Du saugst zu viel Kohlenmonoxid ein. Du hast Glück, dass du noch am Leben bist. Ich bin nicht mehr noch am Leben. Ich war im Fegefeuer und dann habe ich so heftig gehustet, dass ich abgestürzt bin und mich hier in der Hölle wiedergefunden habe, dir gegenüber. Na dann willkommen in der Hölle, Bruder Ratte, solange du es dir leisten kannst. Jakob Franti, Libanese, Christ, was kann ich heute für dich tun? Oder besser, wen kann ich heute für dich tun? Wen? Du hast nach einem Mädchen gefragt. Das ist mein Hobby. Mädchen. Du kannst Jasmina da drüben für einen Song haben. Die Dicke? Die meisten Männer hier zahlen genau dafür. Fett. Nicht nach meinem Geschmack. Was schmeckt dir denn? Russinnen. Die einzigen, die meine Maschine wirklich zum Laufen bringen. Junge russische Teenager. Ich darf nicht mit Europäerinnen handeln. Dafür musst du rüber zu den Israelis. Wo? Wo? Du stellst einen Haufen Fragen. Meinst du, du kriegst die Informationen umsonst? Wie denn sonst? Wie viel hast du? Ungefähr 9x19 mm. Ich habe nicht die Zeit, mit dir zu spielen, Ali Baba. Wo finde ich ein frisches Russenmädchen? Raus damit. Ich hab dir doch gesagt. Name und Adresse. Atelet Kornim. Bei Bezalel Den. Es ist in der Nähe des Damaskus-Tors. Jeder kann dir das sagen. Hör zu. Sie werden meinen Kaffee zumachen, wenn sie erfahren, dass ich es dir gesagt habe. Ich flehe dir. Und ich werde den Eigentümer deines Kaffees zumachen, wenn sich herausstellt, dass er mich auf eine Wildgansjagd geschickt hat. Sei nicht albern, Mustafa. Früher oder später kommst du wieder zu mir gekommen. Ich heiße nicht Mustafa. Das macht das für einen Unterschied. Ich nenne euch alle Mustafa. Das macht es doch für alle einfacher, nicht wahr? Ja, was wünschen Sie? Ich, es ist ziemlich peinlich, Sir. Sehen Sie, in meinem Reiseführer hier steht, dass es an dieser Adresse hier nun, naja, einen Escort-Service gibt und ich... Sie müssen sich einen neuen Reiseführer kaufen, mein Freund. Das hier ist eine Immobilienagentur. Oh, wie peinlich. Wenn Sie ein Stück Eigentum erwerben wollen, sind Sie an der richtigen Adresse. Sonst... Nun, es war ein Stück Eigentum, das ich suche. Aber eine andere Art von Stück, wenn Sie verstehen, was ich meine. Falsche Adresse. Gehen Sie zu Jakob Franji, dem Libanesen, im Café Drei Kamele. Ich bin sicher, der kann Ihnen weiterhelfen. Da bin ich mir auch sicher. Entschuldigen Sie die Störung, Sir. Mustafa, Mustafa, glaub mir, es ist die beste Zeit zu verkaufen. Die Preise müssen runtergehen. Man spricht über einen neuen Krieg am Westufer. Verkaufe, solange du noch kannst. Eines Tages wirst du auf Händen und Knien zu mir kriechen. Niemals. Selbst wenn du mich zu erpressen versuchst. Nun, mein nächster Halt hätte mein versprochenes Rendezvous mit Jakob Franji sein sollen. Um ihm dafür zu danken, mich zum Narren gehalten zu haben. Aber dafür war noch Zeit. Und irgendetwas sagte mir irgendwie, ich sollte noch ein Weilchen hier rumhängen, um zu sehen, welche Kuriositäten in der Ateret Kohanim Immobilienagentur ausgespielt würden, deren Büro an einem kleinen Platz lag, mit Bänken zum Schlummern, direkt unter etwas Erstaunlichem, stellt euch vor. Bäume, an denen Zitronen hängen. Echte Zitronen. Und ich hatte immer geglaubt, dass sie nur in Gläsern mit eiskaltem Wodka wachsen. Doch nach kurzer Zeit wurde meine kleine Siesta durch den Krach lästiger Unfreundlichkeiten in der Nähe unterbrochen. In einer engen, kleinen Gasse hinter dem zentralen Platz. Mustafa, du bist totes Fleisch. Wir haben dich in Dans Büro gefilmt. Wir haben ein Video, das wir Arafat zeigen können. Geh zurück und unterschreib den Vertrag, solange du noch Finger hast. Meine Herren, bitte. 3-1. Und dazu noch ein alter Mann. Wo ist Ihr Sinn für Fair Play? Was geht dich das an? Hau ab, bevor wir uns dich auch vornehmen. Moment mal. Bevor Sie einen einfachen Touristen angreifen, der die Mittagssonne genießt und sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmert, habe ich nur eine kleine Frage. Wo kann man in dieser Stadt einen erstklassigen Zahnarzt finden? Einen Zahnarzt? Wer braucht denn einen beschissenen Zahnarzt? Na du, Kumpel. Oh. Noch eine Frage. Kennt einer von euch Schlägertypen einen guten Urologen in dieser Stadt? Nein, nicht schießen, Mister. Wir sind unbewaffnet. Doch, Schläger Punim, ich kann eure Schießeisen aus meilenweiter Entfernung riechen. Kannst du bis 10 zählen beim Rückwärtsgehen? Ja. Dann sammel deinen Freund hier ein und bring ihn zu einem Zahnarzt, bevor er in den Spiegel schaut und an Herzversagen krepiert. Ich krieg dich noch. Wer auch immer, du bist doch Scheißkerl. Ja, ja. Lass uns zu deinen Gunsten hoffen, dass wir uns nie wiedersehen, Schläger Puni. Altan Gewa, merk dir den Namen. Wenn du ihn das nächste Mal hörst, dann bist du eine Leiche. Oh, da hab ich aber Angst. Darf ich Ihnen auf die Beine helfen? Lassen Sie mich in Ruhe. Hab ich mir gedacht. Kann ich nicht irgendwas für Sie tun? Sie bluten ziemlich übel. Nein. Habe ich mir auch gedacht. Was wollten Sie von ihm? Okay. An Ihrer Stelle würde ich wahrscheinlich auch nicht mit jemandem reden wollen, der so aussieht wie ich. Salam. Sie! Sie sind einer von denen. Sie wollen mich zwingen, mein Eigentum zu verkaufen. Wie kann sich jemand zwingen, zu verkaufen? Er kann das. Bezalel Dan kann. Er legt einen rein. Er bietet einem... Was bietet er einem? Irgendwas, was man will. Und Sie, Sie sind einer von denen. Ich habe Sie in seinem Büro gesehen. Hören Sie zu. Sie, der nicht Mustafa heißt. Ich bin erst heute früh nach Jerusalem gekommen. Sie können mit mir reden und mir sagen, was abgeht. Ich bin keiner von diesen Schlägertypen. Und ich bin kein Bulle. Ich aber. Versuch's nicht. Gib mir nur deine Waffe. Ich habe Sniper auf dem Dach über deinem Kopf. Du, verschwinde, hau ab! Ich hab doch gesagt, Ost-Jerusalem ist nicht erlaubt, Marlow. Weißt du was, Babyinspektor? Ich kam mit den Füßen voran aus meiner alten Babuschka geflogen, im fernen Ural. Also ist mein Orientierungssinn seit Tag 1 gut bis weniger gut bis glattweg beschissen gewesen. Was jetzt, Babyinspektor? Ich nehme an, ich werde die Nacht in der Jugendherberge der Polizei verbringen. Einschließlich einer kräftigen Tracht Prügel. Tatsächlich sind wir auf dem Weg zum Flughafen, Marlow. Du bist für den Aeroflot-Flug am Nachmittag nach Moskau gebucht. Was? Weil ich mich nach Ost-Jerusalem geschlichen habe? Du bist ein Dummkopf, Marlow. Und du bist eine Fälschung, Krawitz. Falls das dein Name ist. Ich habe Jahre im Bullenzirkus verbracht. Und ich kann einen Spieler wie dich 10 Meilen gegen den Wind riechen. Hör zu. Nein, du hörst mir zu, Amateurbulle. Ich verfolge eine Ausreißerin, die hier aus Gründen, die ich erst rausfinden muss, untergetaucht ist. Was spielst du und für wen? Glaubst du, ich würde dir das sagen? Ich garantiere, ich würde es aus dir rausquetschen, wenn du mich nicht mit Handschellen gefesselt hättest. Ja, so wirst du auch bleiben, bis du nach Moskau kommst. Falls du mich halten kannst, ein zweitrangiger, mieser Schuljungbulle wie du. Hast du nicht Angst, ich könnte dir entwischen? Mit Handschellen? Und in der meistbewachten Stadt der Welt? Bleib jetzt hier hinten sitzen. Halt die Klappe bis nach Moskau. Da gibt es nur noch ein kleines Problemchen, Krawitz. Ausgerechnet jetzt ist meine Pipi-Stunde. Auf den Glockenschlag. Das passiert jeden Tag, egal wie hart ich es verklemme. Ich muss nur kurz ins Klo schlüpfen. Glaub nur nicht, dass ich dir dafür die Handschellen abnehme. Oh. Daran würde ich nicht im Traum denken. Ich kenne die Regeln. Du musst mit reinschlüpfen. Das ist das Protokoll. Schließt du nicht ab? Das ging die Vorschriften. Mach schon, Marlow. Und vergiss nicht, dass ich dich unter Kontrolle habe. Nun, eine 44er Magnum. Ich bin beeindruckt, Amateurbulle. Hör auf, mich Amateur zu nennen. Beeil dich. Worauf wartest du? Wie meinst du, soll ich das bewerkstelligen? Mit Handschellen. Irgendwer muss meinen Reißverschluss aufmachen, damit das alte Krabbeltier rausspringen kann. Ich nehme an, dass dieser irgendwer du sein musst. Es sei denn, die niedliche Stewardess draußen bietet sich freiwillig an. Verdammte Scheiße. Es fehlte noch. Los, dreh dich um. Ja. Als ich ihm erlaubte, Luft zu schnappen, nur zum Spaß, drehte ich ihn zwischen meinen Handschellen und vermählte seinen Schädel mit der Metalltür. Ich war sogar dumm und Amateur genug, den Schlüssel in seiner Tasche zu haben. Also befreite ich mich und legte ihm die Handschellen an. Warf den Schlüssel ins Klo und spülte ihn in Vergessenheit. Stopp! Um Gottes Willen, was machen Sie da? Die Treppen sind schon weggerollt worden. Das sind 4 Meter bis zum Boden. Keine Zeit für Einzelheiten, Süße. Grüß das sowjetische Mutterland von mir. Das Vitania! Ei, ei, ei. Entschuldige, aber ich kenne dich nur als den, der nicht Mustafa heißt. Mahfoud. Hör zu, Mahfoud. Du musst mit mir reden. Warum sollte ich mit dir reden? Vielleicht, weil ich dir heute Nachmittag das Leben gerettet habe? Sie wollten mir Angst machen, nicht mich umbringen. Ich kann Ihnen mein Haus nicht überschreiben, wenn ich tot bin. Was bieten Sie dir dafür? Zuerst ein Vermögen. Aber dann haben Sie Wege, dich zu erpressen. Als du mich im Büro von Bezalel Dern gesehen hast, haben sie mich insgeheim gefilmt. Jetzt haben sie ein Video von mir dort. Und wenn ich einen viel, viel niedrigeren Preis nicht akzeptiere, drohen sie mir, es der palästinensischen Autorität zu zeigen. Nur weil du mit ihnen gesprochen hast? In meiner Bevölkerungsgruppe reicht das schon, um mich zu ächten. Sie würden mich als israelischen Agenten betrachten. Und was bieten sie dir in Bezalel Dens Büro sonst noch an? Mädchen vielleicht? In die Falle tappe ich nicht. Sie filmen dich mit dem Mädchen, machen Fotos. Und dann drohen sie, sie zu verbreiten. Hier ist das ein sicheres Todesurteil. Was müsstest du tun, um mir ein Rendezvous zu arrangieren? Bist du wahnsinnig? Willst du, dass ich Selbstmord begehe? Arrangiere es nur mit Dan. Ich garantiere, dass ich zur Stelle sein werde, um dich zu beschützen. Du bist verrückt. Und du hast keine Ahnung, was in dieser Stadt vor sich geht. Warte! Mach mir nicht die Tür vor der Nase zu, Mahfud. Sieh mal, ich muss ein bestimmtes russisches Mädchen finden. Ich bin nicht sicher, aber ich nehme an, dass die Kleine hier sein könnte und für Dan als Prostituierte arbeitet. Vielleicht sogar gegen ihren Willen. Ich möchte nur, dass du nach jemandem ihrer Beschreibung fragst. Russin, rothaarig, Sommersprossen, dünne Beine. Von da an übernehme ich. Niemals. Es würde Chaos für meine Familie bedeuten. Niemals. Frag mich wieder und bitte geh jetzt, bevor uns irgendwer sieht. Okay. Sekunde, sieh mal. Ich habe noch ungefähr 2000 Rubel. Allein der Gedanke, dass du mich für sowas bezahlen willst, hat mein Leben und meinen Ruf entehrt. Ich werde es also tun. Einfach, weil du mich entehrt hast. Okay, da ist eine verlassene Flugzeughalle, 2 Kilometer westlich von hier. Dort machen sie das. Ich werde es für morgen Abend organisieren. Morgen Abend ist es zu spät, Mahfud. Es muss sofort sein, denn... Denn ich erwartete, dass Krawitz und die gesamte Jerusalemer Polizei jeden Moment in dieses Gebiet schwärmen würden. Mindestens 12 Stunden waren vergangen, seit ich vom Flughafen entwischt war. Und wenn hier jetzt Polizei präsent wäre, würde ich das riechen. Stattdessen totale Stille. Mahfud hatte genau getan, was ich ihm gesagt hatte. Er hatte darauf bestanden, mit Dan außerhalb seines Büros zu reden, damit die versteckten Kameras die Unterhaltung nicht filmen konnten. Er würde ihnen sagen, dass er bereit sei, sein Mietshaus zu verkaufen, bestand aber auf dem speziellen Geschenk, das Teil des Deals war. Aus der Entfernung beobachtete ich, wie er seine Vereinbarungen machte und schlich in zitternder Furcht zurück in den Schatten, um auf Dans Signal zu warten. Geh rein. Du hast noch 10 Minuten mit dir, dann holen wir dich wieder ab. So, Mustafa, Mahfud, wie auch immer du heißt. Da bist du endlich. Also, 2 von deinen insgesamt 10 Minuten hast du schon verbraucht, weil du zu spät gekommen bist. Die Regeln kennst du ja schon. Kein Anfassen, kein Fummeln, keine Penetration irgendeiner Art. Du hast genau 8 Minuten, dein Geschäft zu erledigen. Und glaub nicht, dass du die 8 Minuten überschreiten kannst. Denn genau in dieser Zeit wird die Tür wieder aufgehen. Du kannst mir jetzt zuschauen, wie ich meine Strümpfe runterrolle und wie ich mein Kleid aufmache. Die Unterwäsche behalte ich übrigens an. Was starrst du so? Willst du die ganze Zeit in dieser Jellaba bleiben? Wie du weißt, werden wir gefilmt, Jana Petrovna. Ich will nicht, dass die Schläger jetzt schon reinplatzen. Wer verdammt bist du? Marlow. Ich bin hier, um dich nach Moskau zurückzubringen. Ich weiß, dass du hier gegen deinen Willen festgehalten wirst. Wer hat dich geschickt? Deine Freundin Maria Antonovna. Es wird aber nicht leicht sein zu entkommen. Du musst genau tun, was ich sage. Wenn die Gorillas hier reinkommen, gehst du in dein Umkleidezimmer. Sie interessieren sich nur für mich, nicht für dich. Nimm deinen Reisepass und lass alles andere liegen. Wir treffen uns in 2 Stunden am Damaskustor. Wenn ich nicht auftauche, warte nicht, um keine Aufmerksamkeit auf dich zu lenken. Komm pünktlich jede Stunde wieder, bis ich komme. Und was ist, wenn du nicht kommst? Ach, dann bin ich nicht länger Marlow. So, jetzt werde ich mich auf dich stürzen und so tun, als würde ich dich umarmen. Aber warum denn nur so tun, als ob... Weil nur noch Sekunden bleiben, Passionsblume. Keine Zeit für was anderes. Ist schade. Ja, wirklich schade. Sie kommen so. Hau schon ab! Mustafa, was geht hier vor? Du weißt doch, dass es verboten ist, ein europäisches Mädchen anzufassen. Werft ihn in den Laster und fahrt ihn rüber in Dans Büro. Dann sollte dir deine Finger brechen, weil du sie mit deinen dreckigen Händen angefasst hast. Aber die brauchst du ja noch, um deinen Vertrag zu unterschreiben. Ich habe meine Meinung geändert. Du hast keine Meinung zu ändern, Kamelmist. Jetzt mach schon. Und nimm in meiner Gegenwart den beschissenen Arafat-Schal ab. Das provoziert mich. Klare Sache, zahnloses Wunder. Was zum... Wen haben wir denn hier? Den Touristen aus Moskau? Erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe, als wir uns letztes Mal gesehen haben? Wie könnte ich das vergessen? Das ist ein Wiedersehen, Aytan Geva. Was hast du hier zu suchen? Und wo ist Mustafa? Ich bin hier, um Eigentum zu erwerben, so viel ich kriegen kann. Und ich habe Mustafa vor euch gesehen. Wenn ihr also sein Haus haben wollt, müsst ihr von nun an mit mir verhandeln. Im Ernst? Nur diesmal bin ich informiert, dass du deine Luger nicht bei dir hast, um deine Ansprüche zu unterstützen. Nein, das ist absolut wahr, Aytan. Inspektor Krawitz hat mich heute Nachmittag entwaffnet. Aber er war zuvorkommend genug, mir seine 44er Magnum zu leihen. Für den Fall, dass ich auf meinen Reisen auf irgendwelche unerfreulichen Gesichter treffen würde. Das ist verdammt witzig. Oh, machst du auch Shampoo und Brushing oder nur Glattrasur? Ach, uiuiui, heißt das, wir sind verlobt? Zahnloses Wunder? Du wirst den Preis für meine Zahnbrücke zahlen, Arschloch. Aber erstmal werden wir herausfinden, was du spielst. Ich weiß, dass du das nicht offen sagen wirst. Also werden dir meine Freunde hier zeigen, wie wir Informationen von den Palästinensern kriegen. Und wie wir sie dazu kriegen, uns übereinander zu informieren. Lass nur die Hose runter. Meine Hosen runterlassen? Nun, Aytan, das war schnell. Wir sind schon in den Flitterwochen. Fesselt ihn auf den Tisch. Wartet bitte einen Augenblick, meine Herren. Alter Liebster, ich muss mich bei dir für heute Nachmittag entschuldigen. Als ich dich gefragt habe, ob du einen guten Zahnarzt kennst, war das eine ungebührliche Provokation. Ich hätte eine ganz andere Frage stellen sollen. Welche Frage, Arschloch? Kennt irgendwer einen guten Schönheitschirurgen? Ich war nicht einmal sicher, ob Krawitz 44er Magnum geladen war oder nicht. Bevor ich auf jemand anderen zielen konnte, waren sie jedenfalls über mir. Vielleicht 4 oder 5 von ihnen. Normalerweise würde ich bei Massenprügeleien wie dieser hier ins Traumland gehen und mich aus dem Zimmer in ein weit entferntes Paradies zwingen, wo Schmerz unbekannt war. Aber irgendwas sagte mir, dass ich eine Linie überschritten hatte und dass diese Affen hier auf Terminalmodus waren. Ich tat besser daran, wach zu bleiben, koste es, was es wolle, als plötzlich... Es verstößt gegen die Vorschriften, dass ich Ihnen das Blut vom Gesicht wasche, aber eine Schüssel und ein Schwamm wurden für Sie bereitgestellt. Können Sie das sehen? Mit ihren geschwollenen Augen? Oh. Da, gleich links, neben ihnen. Oh. Wo sind die hinreißenden Krankenschwestern, die man mir im Paradies versprochen hat? Sie sind nicht im Paradies. Bin ich doch. Ganz hoch oben, irgendwo. Die Luft ist schwer zu atmen. Dünn? Dies ist der Berg der Oliven. Aber das Atmen fällt Ihnen schwer, weil Ihre Nase gebrochen ist. Was, schon wieder? Gerade als es mir gelungen war, meinen Nasenlöchern beizubringen, gleichzeitig 2 Zigaretten zu rauchen. Oh, wie bin ich hierher gekommen? Und wer könntest du sein, Schwester? Sie wurden aus dem stillgelegten Hangar hergebracht. Ich heiße Jocheved. Fragwürdig. Was waren Sie in Jerusalem? Entschuldige, ich hatte genug Polizeiverhöre für einen Tag. Ich bin keine Polizistin. Nein. Oh. Du bist viel zu kultiviert. Ich bitte dich, Jocheved oder was auch immer dein echter Name sein mag, ich kenne dieses Setup. Sogar das Design in diesem Zimmer, soweit ich das überhaupt unter meinen golfballdicken Augenlidern sehen kann, ist nur Tapete. Es ist in deiner Stimme, Lady. Sogar in der Weise, wie du dort an der Wand lehnst, statt zu sitzen. Die perfekte Körperhaltung. Und die Geduld, ja, die unendliche Geduld. Oh, selbst ein Dorftrottel wie ich kann 2 und 2 zusammenrechnen. Und was kommt raus, wenn Sie 2 und 2 zusammenrechnen? Mossad. Vielleicht. Was habt ihr mit dem Mädchen gemacht? Hm? Welches Mädchen? Sie ist mit einem gefälschten Visum ausgestellt vom sowjetischen Innenministerium hergekommen. Jana Petrovna Golovacha. Damit wir uns richtig verstehen. Ohne sie gehe ich hier nicht weg. Ich fürchte doch. Hast du sie geselbstmordet? Warum sollte ich das? Sie ist eine unserer besten jungen Rekruten. Rekruten? Wo ist sie? Schon unterwegs, zu einem neuen Auftrag. So. Für wen arbeitet sie? Für euch oder uns? Oder beides? Du hast mich also nur gerettet, weil deine Männer zufällig an Ort und Stelle waren, um das Mädchen abzuschotten. Wir sind mit ihnen gewesen, von dem Moment an, als sie in Jerusalem angekommen sind. Ich bin ein zweitklassiger, arbeitsloser Schnüffler aus Moskau. Hier, in dieser Wüste, kennt mich niemand. Niemand erwartet mich zurück. Warum werft ihr mich nicht einfach ins tiefe Meer, wie ihr das vermutlich mit euren politischen Gegnern macht? Weil das nächste Meer das tote Meer ist. Sie würden nur an der Oberfläche treiben. Und weil sie Malov heißen. 1963? Eine Gruppe von Frauen wurde insgeheim zum Waffentraining nach Moskau geschickt. Sowjetische Waffen vom Schwarzmarkt wahrscheinlich. Und für den Einsatz von chemischen Giftstoffen. Geheime Expertenausbildung. Chemische Giftstoffe. Oh. Habe ich damals einen Annäherungsversuch gemacht? Ich war zu unattraktiv. Sie haben mich kaum angeschaut. Darum erkennen Sie mich jetzt nicht. Hör zu, Jochevet. Sag mir, wo das Mädchen ist. Der guten alten Zeiten zuliebe. Es ist der guten alten Zeiten zuliebe, dass Sie noch leben, Marlow. Ich gebe Ihnen einen Passierschein, der weder von den Grenzwächtern noch von der Polizei in Frage gestellt werden kann. Aber hören Sie gut zu. Er ist nur für 6 Stunden gültig. Danach sind Sie auf sich selbst gestellt und nichts als Fischfutter. Warum tust du das? Ich will es nicht auf dem Gewissen haben, den großen Marlow erledigt zu haben. Bis mich die grüne Minna den Hügel hinunter vom Hauptquartier des Mossad gebracht hatte, falls es tatsächlich Mossad war, wer kann das wissen, war eine meiner kostbaren 6 Stunden schon verflogen. Was machte das für einen Unterschied? Da Jana Petrovna verschollen war, hatte ich hier nichts mehr zu suchen. Es blieb also nichts anderes zu tun, als die wenigen Stunden, die mir blieben, zu vertrödeln und vielleicht eine Mondscheinkneipe zu finden, die Rubel unter der Theke für eine Flasche illegalen Kentucky-Bourbon akzeptierte. Doch als ich zu dem Platz unter den Zitronenbäumen kam, war alles schon geschlossen. Nun, fast alles. So spät an der Arbeit. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Hey, erkennen Sie mich nicht? Malov! Der Tourist, der meinte, Sie würden einen Escort-Service betreiben. Was ist mit Ihrem Gesicht passiert? Oh, diese Beulen. Der Escort-Service hat mir nichts über die offenen Abwasserkanäle in dieser Stadt gesagt. Plumps. Was kann ich für Sie tun mitten in der Nacht? Nun, Sir, ich dachte, ich könnte von Ihrem Eigentumsangebot Gebrauch machen. Was für ein Angebot? Mahfud Ben Slimans Gebäude im Silvan-Distrikt. Ich würde es gern kaufen und zu Luxuswohnungen umbauen. Ich habe Ben Slimans Unterschrift auf dem Vertrag noch nicht. Kommen Sie zu den Geschäftszeiten wieder. Leider ist meine Zeit begrenzt. Ich denke, ich muss mich also mit Mahfuds Videokassette zufrieden geben. Videokassette? Sicher. Die, die Sie insgeheim aufgenommen haben, als er mit Ihnen verhandelte. Die, die Sie in Ihrem Safe da drüben an der Wand aufbewahren. Die ist nicht zu verkaufen. Hier sind 2000 Rubel, Kumpel. Viel mehr, als eine Videokassette wert ist. Viel weniger. Vielleicht 100-mal weniger. Nun, das tut mir aufrichtig leid, Herr Bezalel, denn... Aber sehen Sie, ich leide unter hohem Blutdruck. Und wenn Sie die Kassette nicht holen, müssen Sie mich vielleicht dringend zur Notfallstation schaffen. Notfall ist vielleicht das richtige Wort. Wow, eine Maschinenpistole, so viel Feuerkraft, nur für einen Touristen, der Ihnen auf den Wecker geht? Das ist meine Armeewaffe, wir sind befugt, sie zu tragen. Aber ich habe noch nie auf jemanden gezielt, außer auf einen Palästinenser. Ich bin geehrt, der Erste zu sein, Mr. Dan. Würden Sie jetzt bitte so freundlich sein, den Safe zu öffnen und mir die Kassette zu geben? Niemand würde es bemerken, wenn ich sie verschwinden ließe. Falsch. Mossad würde es bemerken. Sie würden sich fragen, warum ich meinen Passierschein nicht benutzt habe. Sagen Sie mir, was haben Sie davon, einen armen Araber wie Mahfud zu betrügen? Ihr Mahfud ist nur ein Mustafa von tausenden, Marlow. Mahfud Ben Sliman ist also nicht der Einzige, den Sie betrügen? Ich betrüge ihn nicht. Ich biete nur einen niedrigen Preis für das, worauf er sowieso kein Anrecht hat. Er sollte froh sein, dass wir ihm überhaupt etwas bezahlen. Er sitzt auf Land, das ihm nicht gehört. Wer sagt das? Das Alte Testament sagt das. Hm. Im Buch Ezekiel. Dieses Eigentum gehört der Stadt Jerusalem. Seit undenklichen Zeiten. Ich hole es nur für uns zurück. Stück für Stück. Bis zum allerletzten Gebäude? Und darüber hinaus, Marlow. Wenn wir ganz Ost-Jerusalem wieder besitzen, werden wir sie vom heiligen Ort vertreiben, den sie den Felsendom nennen, und dort unseren dritten Tempel bauen, auf dem Tempelberg selbst, was unser Geburtsrecht ist. Ach, wie könnte ich das vergessen? Ja, ja. Oh, Sie haben Ihre hübsche neue Tapete verdorben. 10 Sekunden, Ganove. Mach den Safe auf! Die Nieren als nächstes. 6, 5, 2... Warte! Ich fesselte ihn an seinen Stuhl, um den Safe zu untersuchen. Und dort in Bezalel Dens Verwahrung... Haben Sie die Absicht, alle kompromittierenden Videos zu kaufen, die ich von arabischen Eigentümern in Ost-Jerusalem habe? Sie würden einen Lastwagen brauchen, um sie alle wegzuschaffen. Ich arbeite nicht allein. Dutzende von Kassetten, vielleicht Hunderte. Vom Boden bis zur Decke. Welche ist die von Mahfud Ben Sliman? Wie soll ich das wissen? Ich katalogisiere sie nicht. Ich müsste alle durchchecken. Das sind alles Besitzverhandlungen. Manche haben sexuelle Inhalte. Und wenn sie ihre Häuser nicht billig verkaufen, übergeben sie sie an... Arafat, die PLO. Damit drohen wir jedenfalls. Aber es kommt nur selten so weit, weil sie wissen, dass sie umgebracht würden. Also verkaufen sie und ziehen aus Jerusalem fort. Wo haben Sie Ihre Streichhölzer? Streichhölzer? Ja. Oh, so. Ein Flammenwerfer. Wofür brauchen Sie den? In einem Maklerbüro? Von Zeit zu Zeit müssen wir einen Obstgarten anzünden. Nur um ihn... Ihnen Angst zu machen, damit Sie verkaufen. Marlow, bitte! Ich werde Sie bezahlen! Sie können sogar billig Besitz bekommen. Marlow! Pass auf die Aktenordner auf! Aktenordner? Oh, Marlow! Das zeigt wieder die alte Lektion, Marlow. Lass dir verdammt Zeit. Sei nicht so hektisch. Und hat dich deine alte Babuschka nicht gewarnt, du sollst nicht mit dem Feuer spielen? Bei dem Versuch, die kompromittierenden Kassetten zu verbrennen, habe ich aus Versehen natürlich Bezalel Dents Akten angezündet. Jahre harter Arbeit, ruckzuck in Rauch aufgegangen. Schäm dich, Marlow. So, ich gehe jetzt. Mach's gut, Kumpel, und vergiss unser neues Geschäftsprojekt nicht. Lass mich nicht hier, Marlow. Bist du wahnsinnig? Bind mich los! Du willst mitten in der Nacht rausgehen, oder du könntest dich erkälten. Marlow! Ja, keine Zeit, dich loszubinden. Sag mal, woraus besteht dein Schaufenster? Plastik? Flachglas. Warum? Kürzeste Distanz zwischen zwei Punkten. Oh nein, oh nein, Marlow! Ich ließ Dan zurück, noch immer an seinen Stuhl gefesselt und wild zappelnd, weit genug von dem brennenden Gebäude entfernt, damit seine Füßchen nicht zu warm würden. Ob ich es zum Checkpoint schaffte, bevor die 6 Stunden um waren, war eine ernste Frage. Ohne den Passierschein hätte ich eine Menge Erklärungen zu geben. Mein geschwollenes Gesicht, meine geschwollenen Augen, die blutigen Hände und die Brandspuren an meinen Kleidern und Fingern. Krawitz hatte sicherlich Alarm geschlagen. Die Maklermafia würde ihre Killer auf die Suche nach mir geschickt haben. Und vielleicht stellte sich der Mossad-Passierschein, falls es wirklich Mossad war, aus einer List heraus. Verzweifelte Stunden, Marlow. Aber das war alles nicht ohne einen Hoffnungsschimmer. Wenn ich gezwungen wäre, hier zu bleiben, waren da die zahllosen Zitronenbäume, die an jeder Straßenecke über deiner Schulter wuchsen. Und da waren das Meer und der Sand. Und, wer weiß, eines Tages mochte Baby Jesus aus dem Himmel fallen und auf einem vorbeikommenden Esel landen, während ich zufällig vorbeischlich und versuchte, anonym auszusehen. Marlow in Jerusalem von David Zane Meyrowitz. Marlow, Udo Schenk. Bezalel Den, Carlos Lobo. Inspektor Krawitz, André Kaczmarczyk. Joche Wett, Tatjana Klasen. Mahfud Ben-Sliman, Tajfun Bademsoy. Olga Demjentova, Wieslawa Wesolowska. Aytan Geva, David Formweg. Maria Antonovna, Dagmar Geppert. Und als Jana Petrova, Sinje Irslinger. In weiteren Rollen Hüseyin Michael Cirpici, Penelope Frego, Andreas Grotka, Roman Podeswa und Steffen Räuber. Musik Bernd Keul. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer und Henning Jung. Regieassistenz Roman Podeswa. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019. Dramaturgie Thomas Leutzbach.